6 Uhr, guten Morgen, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Der Irak hat vor einer Stunde erneut die saudische Hauptstadt unter Raketenbeschuss genommen. 2 Scud-Raketen konnten abgewehrt werden, bevor sie die Stadt Riad erreichten. Ein Blindgänger schlug in einer Straße ein. Unterdessen haben die USA, Frankreich und Großbritannien die Behandlung der Kriegsgefangenen durch den Irak stark kritisiert. Saddam Hussein hatte angedroht, die Gefangenen als menschliche Schutzschilde an strategisch wichtige Orte zu verschleppen. Die Alliierten wollen ihre Luftangriffe auf den Irak aber weiter fortsetzen. Auch auf den Abschussrampen in der Türkei herrscht nach 24 Stunden Pause wieder reger Betrieb. In der Nacht feuerten die Amerikaner in Incirlik 21 Raketen Richtung Bagdad ab. Nach den Schätzungen amerikanischer Militärs sind 80% der irakischen Luftwaffe noch intakt. Man geht davon aus, dass der Irak die alliierten Streitkräfte zu täuschen versucht. In vielen Fällen haben die Jagdbomber möglicherweise nur Attrappen von Raketenabschussrampen getroffen. In Israel müssen die Werktätigen ab heute wieder geschlossen zur Arbeit. Nach 5 Tagen Zwangspause soll in dem jüdischen Staat der Alltag wieder einkehren, obwohl jederzeit irakische Angriffe erwartet werden. Das gilt auch für die bombardierten Regionen um Haifa und Tel Aviv. Die Schulen aber bleiben weiterhin noch geschlossen. Die IG-Kommission zieht erste Konsequenzen aus den Schüssen im Baltikum. Eine Konferenz mit Vertretern der UdSSR und der IG über wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde bis auf Weiteres verschoben. Heute wollen Vertreter der 12 IG-Staaten darüber beraten, ob auch ein geplantes 500 Milliarden Hilfsprogramm auf Eis gelegt wird. Am Wochenende hatten sowjetische Polizeieinheiten das lettische Innenministerium gestürmt. Dabei waren 5 Menschen getötet worden. Der Stuttgarter Landtag wählt heute einen neuen Ministerpräsidenten für Baden-Württemberg. Einziger Kandidat ist der 51-jährige CDU-Politiker Erwin Teufel. Er war bisher Chef der CDU-Landtagsfraktion. Da die CDU über die absolute Mehrheit im Landtag verfügt, besteht über die Wahl Teufels kein Zweifel. Zum Tennis. Aus für Steffi Graf in Melbourne. Bei den internationalen Tennismeisterschaften von Australien scheiterte sie im Viertelfinale an der Tschechoslowakin Jana Novotna mit 7:5, 4:6 und 6:8. Das waren die Nachrichten. Es ist 6 Uhr und 2,5 Minuten. Das Wetter, trübe Aussichten für heute, der Himmel bleibt verhangen. Im Laufe des Tages kommt es zu Niederschlägen in Form von Regen oder Schneeregen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 Grad. Heute Morgen ist es noch ein bisschen kälter um den Gefrierpunkt. Dadurch gibt es Glatteis auf den Straßen, fahren Sie also bitte vorsichtig. Im Saarland und Nordrhein-Westfalen gibt's Nebelregen. RTL Verkehrsservice. Soweit liegen uns keine Meldungen vor. Sie haben es aber schon im Wetterbericht gehört. Glatte Straßen, Nebel ist möglich, besonders im Raum Aachen. Da wird gemeldet, liegen die Sichtweiten um höchstens 100 Meter. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig. Guten Morgen, Deutschland.

weiterlaufen? Zehn Minuten nach sechs, RTL, guten Morgen Deutschland. Die Bombenangriffe auf den Irak gehen ununterbrochen weiter. Hauptziele sind natürlich im Moment die mobilen Abschussrampen der Scud-Raketen, aber auch die Herstellungsorte und die Lagerstätten von Giftgas und bakteriologischen Waffen im Irak. Aber was passiert eigentlich, wenn so ein Lager getroffen wird? Verheerende Folgen für die Umgebung, Christoph Lemmer. Und das fragen wir am besten einen Experten. Am Telefon ist Aubin Andrix, Toxikologe aus Gent in Belgien und Fachmann in Sachen Giftgas. Guten Morgen, Herr Andrix. Guten Morgen. Was würde passieren, wenn man eine irakische Giftgasfabrik voll treffen würde mit einer Bombe? Ja, das wissen wir nicht, aber es ist möglich, dass mit der Explosion, dass wir eine 20 bis 40 Quadratkilometer eine Giftgaswolke haben, wie wir gesehen haben in Bhopal in Indien, und dass wir dort für die Umgebung Schwierigkeiten haben können. Aber die Gase werden sehr schnell diluiert werden bei der Atmosphäre. Und so wird die Möglichkeit für Intoxikation klein sein. Herr Andrix, haben Sie Hinweise darauf, wie viel Giftgas überhaupt im Irak sein könnte und wie viel er herstellen kann? Sehr viel. Was ich gesehen habe, dass von den Hafen Antwerpen und Seebrügge nach Irak und Libyen gegangen ist, die Tonnen, dass ich dann kalkulieren kann, dann sehe ich, dass jetzt in Irak sehr viele Giftgase anwesend sein können, dass Saddam Hussein bereit hat. Wo würde denn, falls er es einsetzt, wo würde Saddam Hussein Ihrer Ansicht nach zuerst Giftgas einsetzen? Auf den Scud-Raketen, was ja schon häufig befürchtet worden war, oder bei Erdkämpfen in der Wüste zum Beispiel? Ich denke, die Kämpfe in die Wüste. Wie wir gesehen haben, von 84 bis 88 in Iran, die großen Schwierigkeiten mit ein schreckliches Erfolg. Es wird auch sehr viel mit Tank und Artillerie eingesetzt. Was empfehlen Sie denn? Wie schützt man sich am besten gegen solche Waffen? Weil am besten zu schützen ist die Kleidung und die Gasmasken. Aber dort haben wir auch große Schwierigkeiten gehabt, wenn wir in die Angriffe anwesend waren, haben wir bis 42 Grad Celsius gehabt, was sehr viel ist, und dann ist es praktisch unmöglich, die Kleidung und die Masken weiterzutragen. Ich bedanke mich bei Aubin Andrix, Giftgasexperte in Belgien, in Gent. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I. It's You can win the fight, you can grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn out the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. Und 22, vielleicht haben Sie es gestern im Fernsehen gesehen. Gefangene US-Soldaten wurden vor die Kameras im Irak gezerrt und mussten Erklärungen abgeben. Was sie genau gesagt haben, Christoph, hören wir uns gleich nochmal an. Das gleich original an, ja. Und seien Sie dabei. Eine Woche Timmendorfer Strand am Dienstag bei RTL. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. 6.23 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Mit Christoph. Mit Stefan Ofirowski und Christoph Lemmer. Sie haben es gestern Abend vielleicht auch im Fernsehen gesehen oder gehört. Irak hat amerikanische Soldaten, Piloten gefangen genommen. Zwei sind durch die Straßen von Bagdad getrieben worden, so berichten Augenzeugen. Und ein anderer wurde interviewt im irakischen Fernsehen von einem Interviewer, den man nicht gesehen hat, der aus dem Off kam und Fragen gestellt hat auf Arabisch und auf Englisch und der anschließend die Antworten dieses Soldaten übersetzt hat. Wer dieser Soldat war, der da um die Welt gegangen ist, das weiß man inzwischen auch, denn seine Verwandten haben sich gemeldet und haben ihn identifiziert vom Fernsehbild her. Es ist Navy Lieutenant Colonel Jeffrey Sam aus Cherry Hill in New Jersey, 28 Jahre alt. Und was er gesagt hat, das hören wir uns noch einmal an. I think our leaders and our people have wrongly attacked the peaceful people of Iraq. Und jetzt kommt die Übersetzung auf Arabisch und da übersetzen wir es auf Deutsch. Er sagt, ich glaube, unsere Führer und unser Volk haben zu Unrecht das friedliche irakische Volk angegriffen. Jetzt die Frage, wollen Sie noch etwas sagen? Ja, ich möchte meinen Eltern und meiner Schwester sagen, dass ich gut behandelt werde und dass sie für den Frieden beten sollten. Navy Lieutenant Colonel Jeffrey Sam, 28 Jahre alt, offensichtlich gezwungen, das zu sagen. Er klang jedenfalls nicht so, als ob er ausgesprochen freudig gelaunt gewesen wäre. Cause I'm offering satisfaction, darling. Girl, I'm giving you all my love. Das Wetter um 6:30, das soll heute ganz ähnlich dem von gestern sein. Erst einmal glatte Straßenfrost und Schneeregen, später dann sind Aufheiterungen möglich. Die Temperaturen liegen nur leicht über 0 Grad und die Frühwerte von heute Morgen in Saarbrücken 0 Grad und stark bewölkt, Trier 1 und Köln 2 Grad. RTL Verkehrsservice. A2 Hannover. RTL Verkehrsservice. Ist ja okay. RTL Verkehrsservice. Das ist cool. Rolf hat einen Hänger. Rolf, hast du es gehört? Ich sag's mal, RTL Verkehrsservice. Und jetzt drehe ich die Kassette kaputt, okay? Bist du okay. Einverstanden? Alles klar. Jetzt. RTL Verkehrsservice. Übrigens, A2. Das ist der RTL Verkehrsservice. Ja, RTL Verkehrsservice. A2, Hannover in Richtung Oberhausen zwischen Bad Alsen und Gütersloh. Nebel, die Sichtweiten liegen um 50 Meter. Euskirchen, Kreisgebiet, in den Höhenliegen des Kreisgebietes Glätte durch überfrierende Nässe. Im Hochsauerlandkreis, in den Hochlagen des Kreisgebietes, ebenfalls hier, behindern Schnee und Eisglätte den Verkehr. Für den Schwerlastverkehr wird übrigens Winterausrüstung empfohlen. Dann Minden-Lübecke, auch im Kreisgebiet, Nebel mit Sichtweiten unter 20 Metern. Im Kreis Siegen-Wittgenstein in den Höhenlagen Glatteis durch überfrierende Nässe und im Saarland Glätte ebenfalls durch überfrierende Nässe und natürlich Nebel mit Sichtweiten um 50 Metern. Bitte fahren Sie vorsichtig, das war der RTL Verkehrsservice und jetzt Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Golfkrieg, neue Angriffe auf Riad abgewehrt, auch von der Türkei aus wird wieder gefeuert. Täuschungsmanöver, Iraks Luftwaffe wurde unterschätzt, Amerikaner schossen auf Attrappen. Tennis, aus für Steffi Graf in Melbourne, sie scheitert an Jana Nowotna aus der GSFR. Mehr dazu in den Themen um 7 Uhr und jetzt Klatsch mit Ines Lang. Mel Gibson hat seinen Friseur gewechselt. Als der Mad Max-Schauspieler herausfand, dass der clevere Haarkünstler seine Locken für $50 das Stück, Verzeihung, die Strähne, an seine Kunden verschabelte. Der Star besucht nun einen anderen Figaro. Michele Placido wird Vater zum dritten Mal. Tochter Violante ist schon 15, Baby Michelangelo gerade ein Jahr alt. Jetzt hofft der Kommissario auf ein weiteres Töchterchen. Das Ereignis wird voraussichtlich im Spätsommer stattfinden. Damit hat sein Playboy-Dasein wohl endgültig ein Ende, wie er auch selbst befürchtet. Eine Geschichte erzähle ich noch. Etwas traurig, Golfkrieg vergessen beim Festival Rock in Rio. Pressesprecherin Sherry Levy sagte, dass die Irak-Kämpfe keinerlei Auswirkungen auf das gigantische Konzertereignis hätten, das gerade in Brasilien begonnen hat. Prince hat das Festival vor fast 100.000 Leuten gestartet und alle waren begeistert. Das RTL war Verkehrsservice. Stimmt nicht. So, sie ist kaputt. Ich hab's versprochen. Offi, du bist doch immer wieder erfolgreich. Das war RTL aktuell. Es ist 6.33 Uhr. A king, a clown, or a poet. Gleich 20 vor 7, Sonne und Mars stehen immer noch gut für Wiedergeborene. Wie es bei Ihnen aussieht, erfahren Sie jetzt. Das Regen, Regen, Taxi in der Nacht. Auf der Straße schwimmen Lichter. Nasse Autos, nasse Häuser, nasse Stadt. Verwaschene Gesichter. Ich hab noch Sand und Meersalz in den Haaren und bin auf einmal hier. Ich will nach Hause in den Sommer. Ich will zurück. Noch und fühl noch dein Gesicht an meiner Schulter lehnen. Ich spür noch immer deine Nägel in der Haut und auf dem Hemd die Tränen. Das Polaroid von dir ist wirklicher als dieser Albtraum hier. RTL, guten Morgen Deutschland, gleich 7:15. Der Krieg am Golf. Die aktuellste Meldung im Moment vom Golf. Der Luftalarm ist wieder aufgelöst worden, der Luftalarm in Dahran. Das berichtet, nach Beginn des Alarms sei eine Patriot-Rakete abgeschossen worden. Nach dem Startknall sei eine dumpfe Explosion zu hören gewesen. Dies lasse darauf schließen, dass eine Scud-Rakete getroffen worden sei. Sowohl in Dahran als auch in Riad wurde der Morgenalarm nach 25 Minuten wieder aufgehoben. The night train is coming. Got making bread. Und 48. Alle Informationen, die es zurzeit vom Krieg am Golf gibt, sind zensiert. Das heißt, dass die Behörden der Länder, in denen sich der Krieg ereignet, kontrollieren, was Journalisten von dort berichten. Auch Israel macht das so, normalerweise das einzige Land im Nahen Osten, das Pressefreiheit kennt und unabhängige Journalisten frei arbeiten lässt. Allerdings, auch Israel hat einen Militärzensor, der sich stets dafür interessiert, was ausländische Korrespondenten an Informationen weitergeben. Trotzdem gibt es auch für Journalisten entscheidende Unterschiede zwischen arabischen Ländern und Israel. and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Fünf Minuten vor sieben haben wir es gleich. Crying in the Rain von Aha. Wenn Ihnen diese Platte gefällt, freut uns das. Wenn sie Ihnen nicht gefällt, wünschen Sie sich doch was Eigenes bei uns. Jawohl, rufen Sie uns an. Unser Wunschtelefon ist für Sie geöffnet. 00352 1331, unsere Telefonnummer. Guten Morgen Deutschland, wer ist am Telefon? Waltraud Plaumann aus Duisburg. Ich möchte meinen Mann und meine Kinder grüßen mit dem Lied von Jennifer Rasch, Ave Maria. Die Themen am Morgen mit Friede Gutmann. Golfkrieg, wieder benutzt Saddam Hussein Menschen als Schutzschilde. Baltikum, die Unruhen weiten sich auch auf andere Regionen aus. Und Sport, Steffi Graf in Melbourne ausgeschieden. Die Nachrichten vom Golf werden 5 Tage nach Kriegsausbruch immer gedämpfter. Saddam Hussein liegt noch nicht am Boden. Nach der anfänglichen Euphorie muss man sich eines Besseren belehren lassen. 80% der irakischen Luftwaffe sind noch immer intakt, glauben die amerikanischen Militärexperten. Möglicherweise, so lauten neue Erkenntnisse, haben die Jagdbomber häufig nur auf Attrappen aus Holz und Pappe geschossen und nicht auf tatsächliche Raketenabschussrampen. Heute Nacht hat der Irak seine Schlagkraft wieder unter Beweis gestellt. Erneut wurde die saudische Hauptstadt Riad angegriffen, doch beide Angriffe wurden erfolgreich abgewehrt. Nur ein Blindgänger schlug in einer Straße ein. Aber ein Thema erschreckt die Öffentlichkeit zurzeit besonders. Wieder benutzt Saddam Hussein Menschen als lebende Schutzschilde. Diesmal sind es die Kriegsgefangenen. Die gewaltsamen Ausschreitungen im Baltikum haben weltweit für Aufruhr gesorgt. Eine Konferenz der EG-Kommission über wirtschaftliche Hilfen für die UdSSR wurde bis auf Weiteres verschoben. Viele EG-Abgeordnete wollen die Wirtschaftshilfen auf Eis legen. Sowjetpräsident Gorbatschow berät heute mit dem lettischen Präsidenten Gorbunow über die Lage in der Baltenrepublik. Dort wurden 5 Menschen von sowjetischen Sondertruppen erschossen. Im Schatten der Golfkrise gärt also ein neuer Krisenherd im Baltikum und nicht nur dort. Und wir kommen nun zum Sport mit Benno Weber. Ja, und da habe ich überhaupt keine guten Nachrichten. Es geht zum Tennis. Für die Weltranglisten erste Steffi Graf ist bei den Australian Open in Melbourne eine fantastische Serie sensationell zu Ende gegangen. Die Brüderin hatte das Grand Slam Turnier 3-mal hintereinander gewonnen und war in 25 Spielen in Serie ungeschlagen geblieben. Jetzt aber schied sie im Viertelfinale gegen Jana Novotna aus der CSFR aus nach einer 7-5, 4-6, 6-8 Niederlage. Mein Kollege Herbert Spieß hat uns ein kurzes Statement von Steffi aus der Pressekonferenz nach dem Match überspielt. Ich habe dann wieder super aufgeholt und hätte es dann auch wieder packen müssen, aber ich meine, sowas kann man einfach nicht, das geht einfach nicht, dass man so schlecht anfängt im Moment. Ja, soweit Steffi Graf. Auch die zweite Deutsche im Einzelwettbewerb, die 16-jährige Realschülerin Anke Huber aus Heidelberg, hat den Einzug in die Vorschlussrunde nicht geschafft. Anke führte zwar im ersten Satz gegen die an 2 gesetzte Monika Selesch schnell mit 3-0, dann aber gab die Jugoslawin Vollgas, holte sich den Satz noch mit 6-3 und gewann den zweiten mit 6-1. Jetzt ist in der Einzelkonkurrenz nur noch Boris Becker vertreten. Der spielt morgen gegen den Franzosen Guy Forget. Zum Schluss eine Meldung vom Fußball für das Masters-Finale am Wochenende. In Dortmund fand gestern Abend die Gruppenauslosung statt. In Gruppe A spielen Bayern München, der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und der Nordostoberligist 1. FC Magdeburg. In Gruppe B wurden gelost Borussia Dortmund, Werder Bremen, der 1. FC Köln und der 1. FC Kaiserslautern. Das war's vom Sport. Und das waren auch die Themen am Morgen. Es ist 7:06. Das Wetter, trübe Aussichten heute. Der Himmel bleibt verhangen. Im Laufe des Tages kommt es zu Niederschlägen in Form von Regen oder Schneeregen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 Grad. Heute Morgen ist noch ein bisschen kälter um den Gefrierpunkt. Dadurch Glatteis auf den Straßen, fahren Sie bitte vorsichtig. Im Saarland und Nordrhein-Westfalen gibt's Nebelregen. RTL Verkehrsservice. A2 Hannover in Richtung Oberhausen zwischen Bad Alsen und Gütersloh. Nebel, die Sichtweiten liegen um 50 Meter. In den Höhenlagen des Kreisgebietes Euskirchen Glätte durch überfrierende Nässe. Auch im Hochsauerlandkreis ist Schnee- und Eisglätte gemeldet. Für den Schwerlastverkehr wird Winterausrüstung empfohlen. Im Minden, also im Kreisgebiet Minden-Lübbecke, Nebel mit Sichtweiten unter 20 Metern. In den Höhenlagen des Kreisgebietes Siegen-Wittgenstein Glatteis durch überfrierende Nässe und glatt ist's auch im Saarland ebenfalls durch überfrierende Nässe. Außerdem Nebel mit Sichtweiten um 50 Meter. Guten Morgen Deutschland. You made me love you out of feeling nothing. 11 Minuten nach 7 RTL und guten Morgen Deutschland. Das sind die Bee Gees mit How Deep Is Your Love. Die Bee Gees können Sie live erleben am 2. Juni in Saarbrücken, präsentiert von RTL Radio. Karten gibt's auch und zwar unter der Telefonnummer 06861 72066. Die Bee Gees live in Saarbrücken. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. RTL, guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Es ist 7:15, Krieg am Golf und die Entscheidungen der Politiker dazu. Alle, das ist klar, bedauern, dass es Krieg gibt. Die meisten, eine Ausnahme macht im Wesentlichen nur die PDS, unterstützen die Anti-Irak-Allianz und befürchten zum Beispiel Finanzhilfe, befürwortend zum Beispiel die Finanzhilfe für die alliierten Truppen, nicht aber eine direkte Beteiligung der Bundeswehr, Christoph. Einer von Ihnen ist Wolfgang Bötsch, der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Bötsch. Guten Morgen. Sie denken schon nach an die Zeit nach dem Krieg und Sie fordern eine Änderung des Grundgesetzes anschließend, erst nach diesem Krieg, damit die Bundeswehr, sollte es künftig zu solchen Problemen und Konflikten kommen können, kann, dann auch mitkämpfen soll, muss man ja dann sagen. Mit welchen Argumenten tun Sie das? Ich würde mal das Mitkämpfen sollen doch etwas herunterschrauben und meine Auffassung wie folgt formulieren. Wir haben innerhalb der UNO durch unseren Beitritt schon 1973 gewisse Pflichten und Rechte übernommen. Allerdings stellt sich nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine neue Situation. Wir haben uns bei all dem, was mit militärischen Einsätzen, auch bei der UN-Friedenstruppe, bisher größte Zurückhaltung geübt und das zu Recht wegen unserer geteilten Situation. Wir haben jetzt eine neue Ausgangslage und ich meine, wir sollten nach Beendigung des Konflikts in eine Diskussion darüber eintreten, ob wir unsere Verfassung dahingehend ändern, dass wir bei Anforderungen der UN und bei ähnlichen Beschlüssen, wie sie jetzt gefasst wurden, zum zweiten Mal erst in der Geschichte der UNO, unseren Verpflichtungen dann auch nachkommen können. Ich bin der Meinung, das ist notwendig, hier Klarheit zu schaffen in unserer Verfassung. Bisher ist in der Verfassung geregelt, dass die Bundeswehr nur im NATO-Fall eingreifen kann, das heißt, um einem unmittelbar bedrohten Verbündeten beizustehen. Herr Bütsch, das könnte ja vielleicht noch kommen, wenn die Türkei nämlich in den Krieg verwickelt wird. Immerhin wird der türkische Luftwaffenstützpunkt Incirlik zunehmend benutzt, um Angriffe gegen Bagdad zu fliegen. Wäre ein Angriff auf Incirlik zum Beispiel Ihrer Meinung nach ein Bündnisfall? Ich glaube, da muss man genau die Umstände ausloten und untersuchen. Ich glaube, es löst nicht automatisch ein Raketenangriff gezielt auf den Stützpunkt, der jetzt von den Amerikanern zu Angriffen auf den Irak genutzt wird, den Angriffsfall aus. Es sind hier einige Instrumentarien vorausgeschaltet. Das heißt, genau Untersuchung, um was es geht, natürlich sehr schnell, nicht wochenlang, Beschluss des zuständigen NATO-Gremiums nach Artikel 5 des NATO-Vertrags sind wir dann hier mit involviert und die Bundesregierung muss dann entscheiden, ob ihrer Auffassung nach der Bündnisfall vorliegt. Eine Einschaltung des Bundestags ist rechtlich jedenfalls nicht gefordert. Ich bin allerdings der Auffassung, wenn die Sozialdemokraten beispielsweise eine Sondersitzung des Bundestags oder eine Bundestagssitzung oder eine Einschaltung des Bundestags in diesem Fall fordern, dann sollte man das im Bundestag debattieren. Ich bin dezidiert der Auffassung, dann muss eben in des Wortes wahrster Bedeutung Flagge gezeigt werden und wir werden ja dann sehen, ob die SPD möglicherweise Seite an Seite mit den Grünen und der PDS der Auffassung ist, dass wir unseren Bündnisverpflichtungen nicht nachkommen sollen. Im Ausland, Herr Bötsch, in Israel etwas lauter und in Amerika vielleicht etwas leiser. Gibt es ja kritische Stimmen gegen die Deutschen, die sich raushalten aus diesem Konflikt. Was sagen Sie denen? Ich sage denen zunächst einmal, dass wir unseren Verpflichtungen in jedem Fall nachkommen wollen, als Regierungsfraktionen und als Bundesregierung. Und ich sage ihnen auch, dass natürlich aus der besonderen geschichtlichen Situation man subjektiv ein gewisses Verständnis für diejenigen haben, die das besonders kritisch haben muss, die das besonders kritisch betrachten. Allerdings den Argumenten, wo die Friedensbewegung auch missbraucht wird oder sich selbst missbrauchen lässt, zu antiamerikanischen Demonstrationen, zu einseitiger Stellungnahme, den Kritikern kann ich leider wenig entgegenhalten. Wolfgang Bötsch, Landesgruppenchef der CSU im Bundestag. Schönen Dank. Für sich und sechs Freunde ein Gutshof-Wochenende. Also vier UNOX-Gutshäuser ausschneiden, aufkleben, abschicken. An UNOX 2000 Hamburg 100. RTL, guten Morgen, Deutschland, 7:24 Uhr. Zum Sport. Sie haben es vielleicht gehört, Steffi und Anke sind rausgeflogen bei den Australian Open. Das freut uns nicht, in keinem Fall. Benno Weber hatte berichtet vorhin in den Tagesthemen. Aber auch, es gibt noch andere Dinge im Sport, die heute interessant sind. Zum Beispiel startet heute die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Dort haben die Teams Quartier bezogen mittlerweile. Yeah. RTL aktuell das Wetter. Um 7:31 Uhr. Die Straßen sind glatt. Im Saarland und in Nordrhein-Westfalen wird Nebel gemeldet und die Temperaturen liegen um 0 Grad. Fahren Sie bitte vorsichtig. Im Laufe des Tages gibt es vereinzelte Niederschläge, entweder als Regen oder als Schneeregen. Der Himmel bleibt bedeckt bis trüb. Aus Nordosten gibt es leichte mäßige Winde. Aktuelle Temperaturen von heute Morgen: Saarbrücken stark bewölkt bei 0, Trier 1, Köln und Düsseldorf 3 Grad. RTL Verkehrsservice. A2 Hannover in Richtung Oberhausen zwischen Bad und dem Kreis Siegen-Wittgenstein, ebenfalls in den Höhenlagen. Glatteis durch überfrierende Nässe. Genauso im Saarland. Und hier ist auch noch Nebel gemeldet mit Sichtweiten um 50 Meter. Nun weiter mit den Schlagzeilen und Friede Gutmann. Erneut nächtliche Angriffe auf Riad. Alle Raketen wurden noch in der Luft zerstört. Iraks Luftwaffe wurde unterschätzt. Amerikaner schossen vielfach auf Holz und Pappe. Und Sport? Schwarzer Tag für deutsche Tennisspielerinnen in Melbourne. Steffi Graf und Anke Huber sind im Viertelfinale ausgeschieden. Mehr dazu in den Nachrichten um 8 Uhr und jetzt der Verbraucherservice mit Ines Lang. Die Verbraucherzentrale warnt vor Expressmitteilungen aus Holland. Die dubiose Firma Direkt Gewinnservice verspricht per Postkarte, sie können 100% versichert sein, eines der nachstehenden Produkte zu erhalten. Aufgelistet sind Dinge wie ein Farbfernseher, ein Auto, ein Karibikurlaub, eine Uhr oder ein CD-Spieler. Als Gegenleistung muss der Empfänger angeblich nur einen 20-Mark-Schein oder einen Scheck über 24,80 € für Versand- und Verpackungskosten an die holländische Postfachadresse schicken. Doch bei der Expressmitteilung handelt es sich um reine Bauernfängerei. Der Empfänger hat, wenn er den Text genau durchliest, nämlich nur die Chance zu gewinnen. Wenn überhaupt, dann bekommt der Gutgläubige, der das Geld geschickt hat, Schmuck oder ähnliches in wirklich allerbilligster Ausführung. Gegen die Firma sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Das war RTL aktuell. Es ist 7:34 Uhr. 10 Minuten nach 7:30 Uhr, RTL. Ich bin Christoph Lemmer. Und ich bin Stefan Ofirowski. Der Golfkrieg. Und neueste Meldung. Bevorzugte Ziele der alliierten Truppen am Golf sind Raketenabschussbasen, Waffenlager, aber auch Einrichtungen der Infrastruktur wie Fernmeldezentralen oder Kraftwerke. Auch irakische Atomkraftwerke, denn niemand weiß zum Beispiel, ob da nicht vielleicht auch an nuklearen Waffen gekocht wird. Und viele erinnern sich, dass Israel genau darum vor einigen Jahren einen Atommeiler bei Bagdad zerstörte, Christoph. Hans-Friedrich Meyer von der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien am Telefon jetzt. Guten Morgen. Viele mutmaßen, Herr Meyer, Irak hätte schon Atomwaffen. Allerdings die gängige Meinung, die veröffentlicht wird, lautet, in 2 Jahren könnte Irak die Atombombe haben. Was sind Ihre Informationen? Irak ist Mitglied des Atomwaffensperrvertrages seit 1969, hat deswegen sich verpflichtet, vor der Weltöffentlichkeit keine Atombomben zu bauen und hat seine Nuklearanlagen unter die Inspektion der Internationalen Atomenergieorganisation gesetzt. Das heißt, Sie können nach Irak und kontrollieren? Wir sind das letzte Mal zwischen dem 19. und 22. November des Vorjahres im Irak gewesen. Und was haben Sie festgestellt? Was haben Sie gesehen? Wir haben 4 Anlagen dort unter Kontrolle, haben sie alle kontrolliert und fanden das gesamte spaltbare Material, also das Uran und Plutonium, an den Stellen, wo es sich gehört zu sein, wo es war und in friedlicher Nutzung. Das heißt, Sie können ausschließen, dass ebenfalls im Augenblick nukleares Material im Irak für Atombomben benutzt wird? Diese Anlagen sind schon seit langem unter unserer Kontrolle und das Material war da, also das war nur ein friedlicher. Nun herrscht der Krieg im Irak und über dem Irak fallen Bomben in großer Zahl, wie man weiß. Und das könnte ja auch mal dazu führen, dass eine solche Bombe ein Atomkraftwerk trifft. Was würde dann eigentlich passieren? Ja, der Irak hat kein Atomkraftwerk. Im ganzen nahöstlichen Raum gibt es kein Atomkraftwerk. Das heißt, einen großen Reaktor von mehreren 100 Megawatt Stärke. Was sich im Irak befindet, sind 2 sehr kleine Forschungsreaktoren, vom Schwimmbadtyp, die in Bagdad weiter sind, und 2 Lagerstellen praktisch. Diese Forschungsreaktoren sind mit hohen Erdwällen umgeben. Sie befinden sich in einer wüstenähnlichen Landschaft. Es ist keine dichte Bevölkerung drumherum. Das Inventar an spaltbaren Produkten ist sehr gering, sodass also hier nur mit lokaler Kontaminierung zu rechnen ist. Sagen Sie, Herr Meyer, was forscht eigentlich Irak mit seinen Forschungsreaktoren? Wie alle anderen Staaten auch die Einwirkung von Strahlung auf Material, den Schutz vor Strahlung, die Ausbildung von Studenten, also die Weiterentwicklung der Fähigkeiten, mit Strahlen umzugehen. Gibt es schon neue Termine für Inspektionen Ihrer Behörde in Irak? Wir gehen ungefähr im Halbjahresrhythmus hin, wir haben aber einen neuen Termin noch nicht festgesetzt, das hängt jetzt auch von den ganzen Gegebenheiten ab. Ich bedanke mich, Hans-Friedrich Meyer von der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Verzeihen Sie, Madame, doch Sie treffen mein Herz. Und da lass ich Sie nicht mehr ran, weil ich weiß, wie so ein Herz leiden kann. Verzeihen Sie, Madame, doch da spiel ich nicht mit. Oh, Sie müssen verstehen, es tut mir weh, Sie zu sehen. Das ging doch damals schon schief, als der andere Sie rief. Sie sagten, so schlimm ist das nicht, bloß ich stand da mit dem dummen Gesicht. Oh, es ist Zeit, Sie zu vergessen, Madame, tut mir leid. Verzeihen Sie, Madame, wieso stehen Sie heute hier? Warum ist gerade mein Herz Ihr Ziel? Grad da bin ich doch so labil. Verzeihen Sie, Madame, mein dummes Herz schreit heute ja. Doch morgen, da funkt es SOS und ist so krank, wenn Madame es verlässt. Zehn vor acht, RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Also nicht vergessen, RTL und Meyers Weltreisen, der Spezialist für zauberhafte Ferien im Disneyland und in der Walt Disney World, sind vom 17. bis 23. Januar live im Disneyland und der Walt Disney World. Listen to the magic. 8:08. Demonstrationen gegen den Golfkrieg. Nächstes Wochenende wollen Friedensgruppen aller Couleur wieder mit mobilisieren. In Bonn, Bremerhaven und Berlin auch Happenings wie das Vergießen von Schweineblut auf der Straße sollen sich wiederholen. Die Demonstranten sind zum Teil scharf attackiert worden von Politikern in der Bundesrepublik wie im Ausland. Hans-Dietrich Genscher warnte vor einem neuen Anti-Amerikanismus. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, warf den Demonstranten vor, sie würden nur gegen Amerika auf die Straße gehen. Die Besetzung Kuwaits hingegen durch den Irak im August, aber verschlafen. 8 Uhr, guten Morgen, die Nachrichten mit Friede Gutmann. In Saudi-Arabien haben heute Nacht wieder die Sirenen geheult. Zwei irakische Angriffe auf die Hauptstadt Riad wurden erfolgreich abgewehrt. Eine auf den Stützpunkt Dahran abgeschossene Rakete stürzte ins Meer. Mittlerweile lässt auch die anfängliche Euphorie nach. Amerikanische Militärexperten glauben, dass 80% der irakischen Luftwaffe noch intakt sind. Nach neuen Erkenntnissen haben die alliierten Jagdbomber häufig nur auf Attrappen aus Holz und Pappe geschossen und nicht auf tatsächliche Raketenabschussrampen. Ein Thema sorgt weltweit für Aufruhr. Iraks Diktator Hussein setzt weiter Kriegsgefangene als lebende Schutzschilde ein. Inzwischen wurden erneut zwei Gefangene im irakischen Fernsehen vorgeführt. Sie erweckten den Anschein, dass man sie geschlagen und unter Drogen gesetzt hat. In der Türkei wächst die Angst vor Saddam Husseins Rache. Vor einem Büro in Ankara ging gestern Abend eine Bombe hoch. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber beträchtlich. Das Büro lag in einem 8-stöckigen Gebäude und wurde hauptsächlich von den USA benutzt. Zu dem Anschlag bekannte sich eine linke revolutionäre Gruppe. Sie wollte nach eigenem Bekenntnis gegen die imperialistischen Kräfte am Golf protestieren. Die blutigen Vorfälle in Litauen und Lettland zeitigen erste Konsequenzen in der westlichen Welt. Die EG-Kommission verschiebt ein Wirtschaftstreffen mit Vertretern aus der UdSSR. Heute Nachmittag wollen sich die 12 zusammensetzen und über mögliche Sanktionen beraten. Vielleicht wird sogar die Lebensmittelhilfe ausgesetzt. Im Dezember hatte die EG eine Nahrungsmittelhilfe im Wert von 515 Millionen Mark beschlossen. Und noch eine Meldung vom Sport. Bei den Tennis Australian Open in Melbourne sind Titelverteidigerin Steffi Graf und die 16-jährige Anke Huber aus Heidelberg im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenerste verlor gegen Jana Nowotna aus der GSFR mit 7:5, 4:6 und 6:8. Anke Huber hatte gegen die an 2 gesetzte Monika Seles trotz einer schnellen 3:0-Führung im ersten Satz keine Chance und unterlag mit 3:6 und 1:6. Das waren die Nachrichten. Es ist 8:03. Das Wetter. Trübe Aussichten gibt's heute. Der Himmel bleibt verhangen. Im Laufe des Tages kommt es zu Niederschlägen in Form von Regen oder Schneeregen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 Grad. Heute Morgen ist es noch ein bisschen kälter um den Gefrierpunkt. Dadurch gibt es Glatteis auf den Straßen. Fahren Sie bitte vorsichtig. Im Saarland und Nordrhein-Westfalen gibt es Nebelregen. RTL Verkehrsservice. Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit. A2. Hannover in Richtung Love will never. 8:12, RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Die zweite ruhige Nacht hat es in Israel gegeben, keine Angriffe auf Tel Aviv oder Haifa. Trotzdem ist das Leben in Israel natürlich ganz anders als vor Ausbruch des Krieges. Und auch das Leben für die Deutschen, die in Israel sind, das Leben zum Beispiel für unsere Leute von der deutschen Botschaft in Israel. Am Telefon ist der deutsche Botschafter in Tel Aviv, Otto von Gablenz. Für Sie ergibt sich eine völlig neue Situation, denn Sie sind ja, als die ersten Raketen geflogen sind, sogar umgezogen. Nein, richtig umgezogen sind wir nicht. Wir haben die Bee Gees live und sie spielen alle ihre Hits. I'm going back to Massachusetts. Am 2. Juni 1991, Open Air im Ludwigparkstadion in Saarbrücken. Das einzige Konzert der Bee Gees in Südwestdeutschland. Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen. Oder einfach beim telefonischen Bestellservice anrufen. 068 61 72 066. RTL und die Saarbrücker Zeitung präsentieren die Bee Gees live. 8:55, hier ist RTL, ich bin Christoph Lemmer. Und ich bin Stefan Ofirowski. 30 Gefangene soll der Irak bisher im Krieg gemacht haben. Viele haben die Bilder gesehen, die das irakische Fernsehen von ihnen gesendet hat. Einige davon mit blau geschlagenen Gesichtern, offenbar gezwungen vor laufender Kamera gegen Amerika und für Saddam Hussein zu sprechen. Circa 30 Gefangene, das ist sicherlich eine Schätzung. Und Kriegsgefangene, die werden natürlich immer gemacht in einem Krieg und unterschiedlich behandelt. Am Telefon ist Peter Flüge vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Guten Morgen, Herr Flüge. Kriegsgefangene, das ist etwas, womit sich das Internationale Rote Kreuz beschäftigt. Wissen Sie denn, wie viele es im Augenblick gibt? Das ist richtig. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat ein völkerrechtliches Mandat, diese Kriegsgefangenen zu besuchen, gemäß dem 3. Genfer Abkommen zum Schutze der Kriegsgefangenen. Was die Zahlen anbelangt, ist es uns nicht erlaubt, dazu etwas genau zu sagen. Ich kann nur bestätigen, dass uns Kriegsgefangene gemeldet werden. Und wir geben natürlich diese Nachrichten weiter an die Familienangehörigen der Kriegsgefangenen. Durften Sie denn schon Kriegsgefangene im Irak sehen? Bis jetzt haben wir noch nicht Gefangenenbesuche gemacht. Da muss ich Ihnen vielleicht erläutern, dass die Kriegsparteien maximal eine Woche Zeit haben, es uns zu melden, dass sie Gefangene gemacht haben. Und dann haben sie maximal 2 Wochen Zeit, diese zu überführen in ein Kriegsgefangenenlager. Und dann müssen sie den Delegierten vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz möglichst schnell Zugang gewähren. Das heißt, in etwa 3 Wochen könnten Sie die ersten Gefangenen sehen? Das ist maximal. Wir hoffen natürlich, dass das schon in den nächsten Tagen der Fall sein wird. Der zweite große Komplex, mit dem Sie zu tun haben vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, ist die Betreuung von Zivilpersonen. Und das heißt im Augenblick sicherlich vor allem Flüchtlinge. Wie sieht es im Augenblick aus? Wie viele Menschen fliehen eigentlich vor diesem Krieg am Golf? Ja gut, das ist eine gute Frage. In der Presse sind ja Zahlen genannt worden, die zum Teil bis in die Millionenhöhe gehen, dass Flüchtlinge erwartet werden. Gemäß unserer Erfahrung, das ist so, dass in den ersten Tagen die Leute oft nicht so sehr fliehen, nicht? Und wir können bis jetzt unsere Delegierten, die in den Ländern rund um die Konfliktzone sowie auch im Irak selber sind, konnten diese großen Flüchtlingszahlen nicht bestätigen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht vorbereiten. Wir haben Flüge organisiert, einzelne sind schon gegangen, andere stehen noch bevor, mit Material zum Aufbau von Flüchtlingslagern, auch zum Aufbau von Feldspitälen, die nahe dieser Flüchtlingslager dann aufgestellt werden. Personal ist bereit. Es gibt viele nationale Rotkreuzgesellschaften in Europa, unter anderem auch das Deutsche Rote Kreuz, die uns sehr helfen mit Material und mit gut ausgebildetem Personal. Was vermuten Sie, in welche Länder werden die Flüchtlinge in erster Linie hinziehen? Ja, wir bereiten uns vor, vorgeschobene Logistikbasen jetzt aufzufüllen mit Material und Personal. Das ist in Bahrain, in Syrien, in Iran und in Jordanien. Ich bedanke mich herzlich bei Peter Flüge vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Vielen Dank. Thank you. RTL aktuell das Wetter. Um 8.31 Uhr. Das Wetter von heute soll ganz ähnlich dem von gestern werden. Es ist einmal glatt heute Morgen. Es gibt glatte Straßen, Frost und Schneeregen. Später dann sind Aufheiterungen möglich. Die Temperaturen liegen nur leicht über 0 Grad. Und so sieht es heute Morgen aus. In Saarbrücken 0 Grad, stark bewölkt. Trier 1 Grad und Köln 2 Grad. RTL Verkehrsservice. A2 von... RTL Verkehrsservice. Nein, Rolf, jetzt ist Ruhe. RTL Verkehrsservice A2 von Venlo in Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Moers und Duisburg Neuenkamp, 8 Kilometer 10. Zu 41 RTL, guten Morgen Deutschland. Eine schwarze Nacht für alle Tennisfans. Bei den Australian Open in Melbourne ist erst Steffi Graf gegen Jana Novotná rausgeflogen. Danach erwischte es auch Anke Huber. Gutshäuser ausschneiden, aufkleben, abschicken. An Unox 2000 Hamburg 100. Entdecken Sie die purste Form der Gesichtspflege. Hydrogel, neu von Oil of Ulas. Feuchtigkeit, kristallklar und pur. Ohne Parfum, Farbstoffe und ohne Fett. Prallvoll purer Feuchtigkeitsfluids. Neu, Hydrogel von Oil of Ulas. Der pure Feuchtigkeitsquell für zarte, junge Haut. RTL, guten Morgen, Deutschland, 9:09. Über den Golfkrieg droht ein anderes Thema in Vergessenheit zu geraten. Krise nicht nur im Irak, sondern auch in der Sowjetunion. Auch dort wird geschossen, auch dort sterben Menschen. 5 waren es, als Armeeeinheiten Regierungsgebäude in Lettland stürmten. Lettland will, genau wie Litauen und andere Republiken, weg von Moskau und der rein in die Unabhängigkeit. Gorbatschow und die konservativen Parteiführer sind strikt dagegen und haben die Armee auf ihrer Seite. When she got the word, she said, I suppose you heard about Alice. So I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes as a big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door. Two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. And she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door. Back last I felt, she said, I know how to help get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting 24 years, and the big limousine disappeared. She's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I'll never get used to not living next door. Get used to not living next door to Alice. RTL singt Guten Morgen Deutschland. Ja, das singt RTL. Guten Morgen, geh ins Bad, mach dich sauber für den Tag und hör im Radio RTL, ja, RTL. Wir sagen Guten Morgen, wir hier von RTL. Guten Morgen, 1, 2, 3, wir sind jeden Tag dabei. Radio von RTL, von RTL. So ist Christoph, wenn er sich nicht halten kann, dann muss er singen morgens. Ja, hat er wohl irgendwie recht. Also das war Guten Morgen Deutschland mit Steffi und Offi und Christoph und nein, Moment. Was war das? Listen to the Tragic. Das hast du gesagt, mein Lieber. Es geht weiter mit einem Tag wie kein anderer. Und es geht an den Timmendorfer Strand. Hast du da schon mal mit Klackermatsch gespielt? Das... Mit Klackermatsch. Ja, so. Ein bisschen eisig dafür jetzt, aber vielleicht im Sommer mit Klackermatsch. Ich habe das früher immer gemacht, so als kleiner Penz. War ich immer da, ja. Und morgen früh gibt's wieder Guten Morgen Deutschland mit Steffi und Offi. Und überhaupt mit allen. Steffi ist nicht mehr dabei, jedenfalls nicht mehr in Melbourne. Aber wir haben noch was, nämlich unser Wunschtelefon haben wir noch. Interessiert sich auch, wer dran ist, ja? Alles klar. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Und jetzt natürlich die Frage, hallo, wer ist denn dran? Hier ist RTL Guten Morgen Deutschland. Hallo, ich bin Merten, Alf aus Aachen.